Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ich wieder da sein darf. Für den einen oder anderen von euch, der es nicht mitbekommen hat, YouTube hatte mein Video, sie lügt ständig, gestrikt. Also das wurde für möglicherweise als nicht angemessen angesehen und wurde überprüft. Ich habe Beschwerde dagegen eingelegt. Das hat sich alles ein bisschen gezogen und infolgedessen wurde ich erstmal 7 Tage verwarnt und gesperrt. Dementsprechend konnte ich nichts hochladen, konnte keinen Livestream machen, um euch irgendwas mitzuteilen. Ich bin ein bisschen auf Instagram ausgewichen und habe mal euch einfach, die mir gefolgt sind auf Instagram, wollte ich dann einfach mal informieren, dass der ein oder andere vielleicht nochmal kommentieren kann, falls jemand die Frage stellt, wo ich denn bin. Nein, es ist nicht so. Ich habe nicht zwischendurch eine 19-Jährige geheiratet oder die mir erzählt hat, ich habe sehr gelacht, die mir erzählt hat, sie sei ganz anders. Nein, das ist nicht passiert. Also wie gesagt, ich hatte die Zwangspause. Es war auch für mich erstmal so ernüchternd, dass man gemerkt hat, wie schnell man dann doch vom Netz genommen wird. Jetzt ist es so ganz spannend. Ich habe dann heute zeitgleich, also heute müsste auch der Tag sein, wo ich jetzt erstmal wieder, wo die 7 Tage rum sind, wo ich mich wieder hier, wo ich wieder was hochladen darf. Und heute habe ich eine E-Mail auf mein Smartphone bekommen. Und mir wurde mitgeteilt, dass die Beschwerde, die ich eingelegt habe, dafür hat man sich bedankt und man hat mir mitgeteilt, dass der Beschwerde stattgegeben wurde und dass das Video wieder da ist für euch. Also dieses Video, sie lügt ständig, ist jetzt wieder da, völlig unproblematisch. Und an dieser Stelle muss ich auch mal eine Lanze für YouTube brechen. Wir können alle Fehler machen. Also danke YouTube-Team, dass ihr mich rausgenommen und mich wieder zurückgeholt habt oder das Video auch wieder durchgelassen habt. Also finde ich also wirklich korrekt, wenn man diesen Fehler jetzt macht und danach dann einfach sagt, okay, war ein Fehler, wir haben es überprüft, ist nicht schlimm, entspricht den Community-Richtlinien und das Video ist wieder scharf. Also hat mich wirklich gefreut, muss ich sagen. Es wird ja immer viel Schlechtes über YouTube, über unsere Themen gesagt, aber kann ich jetzt gerade zu dem Stand jetzt nicht bestätigen. Also, dass das jetzt wieder freigegeben wurde, ist eine großartige Sache, finde ich. Muss ich mich auch für bedanken, finde ich gut, dass meiner Beschwerde stattgegeben wurde und dass man meiner Argumentation gefolgt ist. Das macht doch dann wieder Spaß. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Also, ich habe die Zeit zwischendurch natürlich auch genutzt. Ich habe ja, wie ich in dem einen Video mal gesagt habe, ich bin gerade dabei, noch ein zweites Unternehmen aufzubauen. Das fordert viel Zeit und Aufmerksamkeit von mir und da brauche ich natürlich auch eine Menge Fokus. Deswegen werde ich es wahrscheinlich zukünftig nicht mehr schaffen, täglich ein Video hochzuladen. Es wird trotzdem regelmäßig Videos geben. Also außer ich bin jetzt, werde jetzt wieder auf Zwangspause gestellt, womit ich jetzt erstmal natürlich nicht rechne. Also ich werde den täglichen Trim nicht aufrechterhalten können. Also auf jeden Fall kommt immer sonntags ein Video. Das schaffe ich immer. Und wenn mir zwischendurch irgendwas auf der Seele brennt, wo ich meine, oh, das muss raus, das will ich jetzt mit euch teilen. Und das wird wahrscheinlich öfter vorkommen, als ich es mir jetzt vorstellen kann. Da kommt natürlich auch zwischendurch ein Video. Und das ist gar keine Frage, weil es macht mir Spaß mit euch und es macht mir Spaß, mein Wissen zu teilen. Und deswegen bleibe ich dran. Nur wie gesagt, bei meinem Vorhaben, was ich gerade vorhabe, da brauche ich wirklich eine Menge Aufmerksamkeit für. Und da muss ich mich einfach fokussieren. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ich wieder da bin. Ich habe natürlich auch wieder was Interessantes, was ich mit euch unbedingt teilen möchte. Thema des heutigen Videos ist, auf Betriebsfeiern solltet ihr unbedingt auf den Genuss von Alkohol verzichten oder am besten gar nicht hingehen. Und ich möchte euch auch mal erzählen, warum das so ist. Also erstmal, es gibt ja diese Redewendung Never Vollkontakt the Company. Und da ist also wirklich viel Wahres dran. Und ich möchte euch mal von einer ehemaligen Bekannten von mir, also Bekannten, Female, möchte ich euch mal erzählen, was die durchgezogen hat. Ich muss erstmal die Person so ein bisschen umreißen, dass man das versteht. Also, Freaky, ehemalige Punkerszene, voll tätowiert, bis überall hin. Also alles voll. Voll, voll, voll. Ganzkörper. Ziemlich crazy. Auf ihrem T-Shirt steht No Capitalism, fährt trotzdem jeden Morgen zur Arbeit, um natürlich ihren Verpflichtungen nachzukommen. Also irgendwie, irgendwas hat sie nicht so richtig verstanden. Die ist so drauf, also die ist auch eine Hardcore-Female und die ist so drauf, dass wenn die nur, ich will das für euch nur mal umreißen, damit ihr eine grobe Vorstellung bekommt, die ist so drauf, dass die, wenn die Vollkontakt mit einem Mann hat, dann erzählt sie gerne im Kreis von Frauen und ich bin ja viel auf einem Ponyhof gewesen und ich habe viel von Frauen gehört und auch viel gelernt, was die so erzählen. Und im Bereich des Vollkontakts steckt sie gerne den Finger, also ihren Finger, dem jeweiligen Vollkontaktpartner, also männlich, hinten rein. Das ist für sie so ein Spaß. Da lacht sie sich richtig drüber kaputt und das macht ihr auch Freude. Und das ist auch so eine Art von Dominanzverhalten, also dass sie das kann. Also nur, um das mal zu verstehen. Sie ist jetzt 40 Jahre alt, nach wie vor Single, völlig paarbindungsunfähig, beschädigte Ware. Also voll beschädigte Ware. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was diese beschädigte Ware veranstaltet hat auf der Betriebsfeier ihres Unternehmens. Und das war letztes Jahr zu Weihnachten. Da hatten die dann einen Betriebsausflug und also diese Feier war irgendwie außerhalb, nicht im Betrieb, sondern die hatten eine Lokalität dafür angemietet und da waren dann alle Leute da. Da wurde eine Menge Alkohol genossen und sie ist dem Alkoholgenuss auch nicht abgeneigt und sie ist auch kein Kind von Traurigkeit. Also sie ist niemand, der, wo sich ein Mann so ohne weiteres trauen würde, die irgendwie jetzt nicht respektvoll zu behandeln. Also das traut sich bei der nicht jeder, weil die ist griffig. Und da soll es wohl passiert sein, nach ihrer Redewendung, dass sie da mit den verschiedenen Männern da am Shakern war und der eine war dann auch ziemlich angetrunken auf dieser Betriebsfeier und hat sich ihr dann angenähert. Also da ist nichts passiert, auch nach ihrer Schilderung, außer dass er sich ihr angenähert hat. Und nach ihrer Schilderung war das so, dass sie das auch initiiert hat, dass er sich ihr annähern kann, aber dann irgendwie seine zudringliche Art, also seine Art der Annäherung aufgrund seines Alkoholpegels dann doch nicht mehr genossen hat. Und dieses Zeichen soll er dann nicht richtig verstanden haben, dass er ihr trotzdem noch so an die Hüften gefasst hat mit beiden Händen oder an die Taille. Und sie ist dann nochmal mit mehr Nachdruck, hat sie ihm dann zu verstehen gegeben, dass er seine Finger von ihr nehmen soll. Und dem ist er dann auch gefolgt. Also irgendwie, also mehr ist da nicht passiert. Das war im Prinzip schon alles. So, das hat aber dazu geführt im Folgetag, dass ihr das alles so missfallen hat und dass die Succubus in ihr unbedingt irgendein Problem erzeugen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen musste. Das ist meine Interpretation der Sache. Und meine persönliche Meinung ist, ich war nicht dabei, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Es kann auch ein bisschen anders gewesen sein, in Abwandlung. Und ich muss auch sagen, wenn er ihr zudringlich geworden ist und hat ihre eindeutigen Lass-mich-in-Ruhe-Zeichen nicht akzeptiert, gut, dann hat er möglicherweise auch, ist ja auch erstmal blöd, muss man wirklich sagen, und dass er sich überhaupt so eine 40-jährige Single-Vollkatastrophe im Alkoholpegel schön getrunken hat und dann auch noch nicht mal in der Lage ist, sich wieder zurückzunehmen. Also dann ist er schön blöd, das muss man einmal sagen. Und wenn er auch gewisse Grenzen überschritten hat, dann hat er auch alles verdient, was ihm dann, also ich will das nicht schönreden, aber weil ich sie kenne, bin ich mir sicher, dass es sich nicht so zugetragen hat, wie sie es sagt. Und deswegen habe ich auch Anfang dieses Videos kurz mal so einen Umriss von ihr mal gestartet. Und wenn es jetzt so ist, dass er ihr, ich will das, wie gesagt, ich will das nicht bagatellisieren, aber wenn sie ihm das Signal gegeben hat, okay, wir sind beide betrunken und ich shaker mit dir und er shaker zurück und auf einmal kommt sie auf die Idee, ich shaker jetzt mit dir nicht mehr, lass mich in Ruhe und er hat das nicht richtig interpretiert und naja, jedenfalls war das Missverständnis war so, wie ich jetzt hier gerade geschildert habe und mehr ist da auch nicht passiert. So, da hätte man jetzt sagen können, okay, Mensch, wir sind ein bisschen über die Stränge geschlagen, stört keinen. Aber ist was völlig anderes passiert. Sie hat am nächsten Tag das Ganze in der Firma mit der Geschäftsführung an die große Glocke gehangen und hat sich darüber beschwert und hat das entsprechend dem Chef mitgeteilt und hat gefordert, dass das irgendwie geahndet wird, dass es Konsequenzen hat und dass das in der Firma besprochen wird. Und das ist erstmal schon, finde ich, ziemlich bösartig, weil es ist, wie gesagt, nichts passiert und man könnte jetzt als Erwachsener, also ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt auf irgendeiner Feier bin, ich habe getrunken und so weiter und irgendein Mädchen fasst mir an den Hintern und ich will das nicht und ich sage, komm, geh weg und sie ist betrunken und macht das nochmal, ja mein Gott, dann sage ich ihr nochmal, geh weg oder ich geh weg und dann ist das Ding auch durch, weil ich mit der nichts zu tun haben will, dann muss ich nicht am nächsten Tag da irgendwas an die Glocke hängen, weil mehr ist ja eigentlich nicht passiert. So, wie gesagt, ich will das nicht bagatellisieren, wenn es dann doch zudringlicher war, dann wird sie vielleicht im Recht sein, aber weil ich sie kenne, glaube ich es nicht. Ich glaube es einfach nicht, weil ich weiß, wie sie ist und wie sie die Aufmerksamkeit auf sich haben will und wie sie will, dass sie im Mittelpunkt steht. Konnte sie das dann, wie gesagt, diese Situation nicht auf sich beruhen lassen und musste das in der Firma dann zum Thema machen und wollte, dass dann da was passiert. Ja, dementsprechend konnte dann der Chef das auch nicht auf sich beruhen lassen und hat dann auch den Mitarbeiter zum Gespräch geholt. Und das ist so weit eskaliert, dass sie gefordert hat, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Und das ist insoweit so eskaliert, dass der Chef dann sich nicht auf die Seite des Mitarbeiters gestellt hat, sondern auf ihre Seite. So, ich hätte vielleicht anders gehandelt, ich weiß es nicht. Aber man sollte sich das als Mann mal bewusst machen, was für Dynamiken das dann plötzlich annehmen kann. Und das jetzt dahingehend hat sich das weiterentwickelt, dass er dann vor die Wahl gestellt wurde. Wahlweise bekommt er eine Anzeige wegen dieser Verfehlung oder er muss einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und dann ohne weitere Ansprüche die Firma verlassen. Also ich finde, das ist eine heftige Konsequenz für einen Abend, wo eigentlich nichts passiert ist. Gut, wie gesagt, ist nur meine Interpretation, ich war nicht dabei, aber ich finde, das ist also wirklich schon ziemlich rough, eine roughe Konsequenz. Also da hätte man auch sagen können, du bei der nächsten Betriebsfeier reißt du dich ein bisschen zusammen, weil es ist, wie gesagt, nicht mehr passiert und das hat sie ja auch bestätigt. Aber sie hat darauf bestanden, dass da irgendein Exempel statuiert wird und es wurde statuiert und er hat dann final den Aufhebungsvertrag unterschrieben, um dann keine Eintragungen in irgendwelchen Führungszeugnissen und so weiter zu bekommen, keine rechtlichen Konsequenzen mehr fürchten zu müssen und hat die Firma verlassen. Sie hat sich gefreut wie so eine richtige Succubus. Also ich habe ihr in ihre Augen geguckt, als sie das erzählt hat und das war ihr wirklich, da hat die nicht locker gelassen. Also ihr kennt ja diese Beschwerdeleute, diese Karens, die nicht locker lassen, ob die nun im Recht sind oder nicht. Die schreit vor einem Auto, ich habe es jetzt hier nicht vorbereitet, aber mir fällt es gerade ein, müsst ihr mal googeln, da ist so eine Frau, die vor so einem Auto steht, ruft die Polizei an, ist auch auf Englisch und schreit, dass sie überfahren wird und der Typ sitzt dann an seinem Auto und sagt, ich sitze nur hier und sie haut auf die Motorhaube, der überfährt mich gleich, sie müssen mir helfen und also das ist der völlige Wahnsinn, und jedenfalls sind die Konsequenzen für diesen Mann natürlich gravierend. Der war einfach nur auf dieser Betriebsfeier, hat ein bisschen sich dem Alkoholgenuss hingegeben. Das Ganze hat sich falsch entwickelt und das ist die Konsequenz, die sich in der nächsten Woche darauf ergibt. Und das kann natürlich dann in alle Richtungen ausschlagen, solche Dinge. Und deswegen war mir schon klar, also ich habe mich von vielen Weihnachtsfeiern auf Betrieb, ich war ja auch mal Angestellter in meinem Autohaus und so weiter, und ich habe mich dann bei vielen Betriebsfeiern, ich war dann einmal da oder ja, ich habe in zwei Betrieben gearbeitet, in dem anderen Betrieb war ich dann auch mal da und danach habe ich das gemieden. Weil das hatte für mich den Hintergrund, einmal war ich mir klar darüber, also ohne diese Red Pill genommen zu haben, ohne dieses Bewusstsein zu haben, war mein Beweggrund immer, dass ich wusste, okay, letztlich und endlich dient diese Betriebsfeier eigentlich nur, weil ich war im Autohaus, muss ich dazu sagen, von 280 Mitarbeitern hatte ich nur drei Vorgesetzte. Also ich hatte nur drei Personen, denen ich Rechenschaft schuldig war und alle anderen mussten sich quasi meinen Weisungen fügen oder mir zuarbeiten. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass mich, ist nicht so böse gemeint, wie sich das anhört, aber dass mich diese Betriebsfeier, diese Weihnachtsfeiern und so, die immer veranstaltet werden, eigentlich nur degradieren, weil ich dann in einer gelockerten Atmosphäre in die unteren Beschäftigungsränge, in einer lockeren Atmosphäre gezogen werde und damit natürlich diese Respektmöglichkeit, die man dann hat aus meiner Position, aus meinem Arbeitsplatz, mir andere zuarbeiten müssen, dass ich dann eher von denen getestet werde, dass man mir eher widerspricht oder dass man mich nicht mehr ganz so respektiert, weil man in dieser gelockerten Atmosphäre, die anderen, die suchen natürlich Fehler. Weil das Problem ist mit diesen Leuten ist, selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gar nicht, ich muss euch nicht dominieren, also ich möchte euch auf Augenhöhe begegnen, dann ist das Problem, dass die versuchen, einen zu dominieren und Fehler bei einem suchen und versuchen zu drücken. Deswegen habe ich es immer stets gehalten, dass ich mich hier befinde und die anderen hier, dann haben sie es halt schwer, mich zu drücken, weil so hoch kommen die halt nicht auf meinen Balkon. Und deswegen habe ich mich dann davon rausgenommen, aus diesen Geschichten. Ich habe auch mal auf einer Betriebsfeier Alkohol konsumiert, das habe ich danach auch bitter bereut, weil das nimmt einem diese komplette Autorität, diese Souveränität, dass man dann einfach in seinen Firmenwagen steigt und fährt wieder nach Hause und so weiter. Also das ist so eine Art Betaisierungsprozess. Und das, was diesem Mann jetzt in dieser Firma passiert ist, das ist mir zum Glück nicht passiert. Also ich habe auch schon mal Vollkontakt innerhalb der Company gehabt. Das war auch kritisch an verschiedenen Positionen, aber nicht in diesem Bereich. Weil viele Männer missinterpretieren ja auch die sogenannten Choosing Signals, wie man im amerikanischen Bereich sagt. Also die Signale, die eine Frau gibt, ob sie einen tatsächlich anziehend findet. Da werde ich auch nochmal ein gesondertes Video zu machen, weil das ist halt hochinteressant. Viele Männer können das nicht richtig deuten und gehen demnach auch Frauen hinterher, die ihnen noch nicht so zugewandt sind, die sich noch nicht innerlich dem Frame des Mannes unterworfen haben quasi und ihn wahnsinnig anziehend finden als Alpha. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man auch mit der Frau nicht interagieren, weil wenn man es dann macht, kann das solche Konsequenzen haben. So, aber wie gesagt, da werde ich nochmal ein anderes Video zu machen, zu diesen Choosing Signals. Ich will kein Dating-Coach werden, aber man kann mal von gehört haben. Ich weiß einfach, wie das ist und ich weiß also sofort, ob eine Frau mit mir was anfangen kann, wenn die mich sieht. Das merkt man sofort. Und sonst würde ich auch nicht, wenn ich merke, das ist kalt, dann würde ich diesen sogenannten Cold Approach würde ich nicht machen. Also keine Kaltakquise, das wäre nichts für mich. Es muss schon irgendwie durch den Blickkontakt und durch die Energie, die da ausgetauscht wird, muss es schon wärmer werden, bevor ich jetzt sage, komm mal her oder bevor ich überhaupt mit ihr ins Gespräch kommen will. Sonst will ich es gar nicht machen. Und da hat er auch diesen Fehler gemacht, dass er das gar nicht richtig deuten konnte, was für rote Flaggen ihm entgegenspringen von dieser Frau. Und die ganze Atmosphäre gelockert um diesen Alkohol hat ihn dann natürlich gelockert. Und die kann mir nichts erzählen. Die ist kein Kind von Traurigkeit. Die hat einen Bodycount mit 40 von jenseits über 50 Vollkontaktpartnern. Und dementsprechend kann die mir nicht erzählen, das ist kein Kind von Traurigkeit. Definitiv nicht. Die steckt ihren Finger und ihre Zunge einfach überall rein. Und es gibt auch nichts, was die nicht in den Mund nimmt. Und deswegen, der hat jetzt einfach Pech gehabt. Der war in ihren Augen nicht korrekt genug. Und sie ist natürlich auch ein verwirrter Geist und hat dementsprechend an dem jetzt leider so ein Exempel statuiert. Also ich muss es nochmal sagen, ich will es auch nicht beschönigen. Wenn er tatsächlich sehr über Grenzen rübergegangen ist, dann hat er es möglicherweise verdient, weil keine Frau hat auf diese Art und Weise, also über diese Grenzen hat keiner rüberzugehen. Wenn sie sagt Stopp, dann Stopp. Aber ich finde jetzt an die Taille fassen, ist jetzt nicht unbedingt Grund genug, dass da jemand seinen Job verliert oder dass er bedroht wird mit irgendwelchen Anzeigen und so weiter. Also das ist nichts passiert dann in meinen Augen. Und das muss man dann als Fehlverhalten dann auch mal in so einer Atmosphäre dann auch mal so stehen lassen können. Mit einem lockeren Du-Du-Du-Finger. Mehr sollte dann da auch nicht erfolgen. Aber es hat ganz andere Wellen geschlagen und deswegen sage ich, auf jeden Fall kein Alkoholgenuss auf Betriebsfeiern oder im besten Fall gar nicht hingehen. Weil am Ende des Tages werden nur bei euch Schwächen gesucht. Und wenn Schwächen gefunden werden, dann, wenn ihr jetzt eine gewisse Position habt in irgendeiner Firma, dann würden euch die, kann das die Konsequenz haben, dass die unteren Beschäftigungsränge euch dann auch nicht mehr so ernst nehmen. Weil stellt euch mal vor, ihr habt einen Fehler gemacht mit dem Alkoholkonsum, der Magen dreht sich um und ihr erleichtert euch aus dem Hals einmal quer in dem Saal. So, das wird in dem Betrieb, das wird der Running Gag für die nächsten 20 Jahre, wenn ihr da so lange arbeitet. Und dementsprechend sinkt natürlich das Respektlevel. So, wenn ihr jetzt Vollkontakt habt mit der Sekretärin und ihr passt das danach nicht mehr, könnte sie euch beschuldigen, dass das alles unter der Einflussnahme vom Alkoholgenuss irgendwie stattgefunden hat und ihr euch da irgendwelche Vorteile verschafft habt. Oder aber sie ist mit irgendwas nicht einverstanden, wenn ihr sie danach nicht mehr haben wollt, dann werdet ihr von ihr diskreditiert und schlecht geredet, euer Magic Stick wäre zu klein, ihr hättet es nicht gebracht und irgendwas kann da immer passieren. Deswegen sollte man all diese Dinge da, die daraus resultieren, wirklich mit Vorsicht genießen und wie gesagt, im besten Fall halt einfach gar nicht hingehen, weil da wird eine freundschaftliche Atmosphäre geschaffen und ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, was gesagt hat, aber ich habe ein tolles Wort dazu gehört, auch aus dem Amerikanischen, Frenemy. Also ein Kofferwort aus Friend und Enemy, also ein Frenemy. Da wird eine freundschaftliche Atmosphäre geschaffen in einer feindseligen Umgebung. Und das ist immer sehr gefährlich, weil man dann in Kombination mit dem Alkoholgenuss die Grenze plötzlich verschwimmt, dass man da nicht mehr gerade abgrenzen kann. Mit wem rede ich über was und warum und wo ist eigentlich der Cut? Dass die Grenzen verschwimmen und das ist eine sehr große Gefahr. Deswegen würde ich mit Frenemies sowieso überhaupt nicht da irgendwie irgendwelche Schwäche zeigen. Muss man natürlich wissen, dass man gerade unter Frenemies ist und nicht unter Friends. Also wie gesagt, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Ich finde es toll, dass ich wieder hier bin. Ich finde es toll, dass ihr wieder da seid. Männer, ich danke euch. Ich danke euch auch für den Support und die vielen tollen Kommentare in meiner Abwesenheit. Ich habe ja nochmal irgendwie 20 oder 30 Abonnenten mehr bekommen in der Woche, wo ich kein Video gemacht habe. Also ich danke euch für den tollen Support. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, muss ich wirklich sagen, der hier positive Energie reingibt und der aus diesen ganzen Infos, die ich für euch habe, was ziehen kann. Männer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich wieder wie immer auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und auf eure Abos und wir sehen uns möglicherweise schon morgen. Tschüss!